genau das, was ihr leider nicht schafft. Ich hab es weitergebracht, weitergebracht. Denn auch wenn ich mal ausfallend werde, ich bleibe im Takt. Ich hab die Scheiße so satt, denn sie reden hier, reden da. Aber glaub mir, Junge, eins ist sicher, Beef mit mir, das geht nicht klar. Ich seh dich zwar, doch hör dich nicht. Deine Tracks, die burn mich nicht. Ich schwör, das ist was anderes. Warum? Weil ich so Mörders bitte. Mich aufzuhalten geht nicht klar, denn ich glaub, bis nix mehr geht und du stehst nur da. Du bewegst dich zwar, doch kommst nicht vom Fleck. Bist ein bisschen gut, ein bisschen wack. Ich renn hier durch, als wär das nix, die anderen, sie bemerken's nicht. Doch wenn man mal ehrlich ist, die Wack-MCs vermehren sich. Ich bleibe auf der Seite der Dopeness, schreib meine Zeilen und mach weiterhin Großes. Erstmal um die Gage handeln, denn mein Sound ist fett wie diese Freiburger Massageschlampe. Abnehmen wird wieder nichts, du bist das Gegenteil von gar nicht schwer. Fuck, du bist so widerlich wie zwei Männer beim Analverkehr. Und warum dich keiner mag, fragst du dich noch? Du hast den Absprung verpasst wie dieser Samuel Koch. Das hier ist der Untergang, weil Django jetzt die Rapper fickt. Das geht keine Stunde lang, wenn ich Rambo auf die Bretter schick. Komm vorbei in meine Stadt, Nutte, das ist Gengenbach. Nur ein Schlag, dann bist du blatt, wir teilen dich der Länge nach. Das ist deutscher Rap, von dem ihr alle Schaden trägt. Ich stoße deine Frau ins Becken, ohne dass sie baden geht. Deine Tochter im Blick, wie sie bettelnd an der Straße steht, weil ihr kleinen Pisser zu Hause wie die Maden lebt. D zu den Jotten.